Sonnen von der Südsee, von den Nächten in Hawaii, träumen von den Inseln voller Glück und Liebelei, träumen von dem Zauber, der das Leben dort zum Märchen macht. Ja, träumen von der Südsee will ich mit dir heut Nacht, es rauscht das Meer, die ewig gleiche Melodie, es singt dein Lied, und wer es hört, vergisst es nie. Ein fernes Land zeigt sich uns vor Fantasie. Es rauscht das Meer, die ewig gleiche Melodie. Träumen von dem Zauber, der das Leben dort zum Märchen macht. Ja, träumen von der Südsee.